Wenn du mir nicht den Koffer lässt, so sollst du auf kein Hochzeitfest auch nicht spazieren gehen. Ach ja, du lasset mir den Koffer da. Da hab ich nun den kleinen Affen. Ich will dir keinen Fisch, mein Rot, nach jetziger Weite schaffen. Ich kann mich leicht dazu verstehen. Du sollst nicht an das Fenster treten und deinen Sehen vorübergehen. Auch dieses, doch seid nur gemütlich und lasset mir den Kopf stehen. Du sollst auch nicht von meiner Hand ein silbern oder goldenes Band auf deine Haube kriegen. Ja, ja, nur lasst mir mein Vergnügen. Du loses Lieschen, du, so gibst du mir denn alles zu.